Sie hören nun eine Hörprobe aus dem Hörbuch »Ich will dich ganz« von Trinity Taylor. Das Hörbuch in voller Länge erhalten Sie hier auf diesem Portal, überall, wo es Hörbücher gibt, bei allen Streamingdiensten oder unter www.blue-panther-books.de. Judy begann sich die Haare zu waschen. Die Augen geschlossen, den Kopf zurückgelehnt, genoss sie das wohlige Gefühl auf ihrem Kopf. Sie spürte, wie sich eine Hand um ihre Brust schloss und dachte an Ron. Der Gedanke zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht. Doch das konnte unmöglich sein. Sofort riss sie die Augen auf und blickte durch den Schaum ihre Freundin Christine an. »Was tust du da?« fragte Judy entsetzt. »Dich berühren? Was sonst?« »Nicht, Christine.« »Wieso?« »Weil jemand hereinkommen könnte.« »Wenn das deine einzige Sorge ist, kann ich ja weitermachen.« Christine berührte Judys Brustspitzen und presste sie leicht zusammen. Sofort verhärteten sie sich. Ein unerträgliches Gefühl der Lust schoss in Judys Schoß. »Hör sofort auf, Christine, ich will das nicht.« »So? Dein Körper verrät mir aber etwas ganz anderes.« Mit diesen Worten beugte Christine ihren Kopf zu Judys Brüsten und saugte eine der Warzen in den Mund. Wieder schoss das Gefühl der Lust in Judys Schoß. Doch sie wollte so eine Art von Sex auf keinen Fall dort, wo jedermann hereinkommen konnte, und wahrscheinlich sogar Ron. Und schon gar nicht wollte sie es mit einer Frau treiben, die noch dazu ihre beste Freundin war. Aber was Christine in Judy wachrief, war zu berauschend, um ihr Einhalt zu gebieten. Statt ihre Freundin zur Seite zu schieben, legte sie ihr die Hände auf den Kopf und ließ sie gewähren. Geschickt saugte Christine an den kleinen Warzen, die unter ihrer Zungenfertigkeit immer größer und heißer wurden. Dazu nahm sie ihre Hand und presste die andere Warze. Erst vorsichtig, sanft, dann fester und härter. Judy stieß einen Seufzer aus und gab sich ihrem Gefühl und der Strenge Christines voll und ganz hin. Sie wollte nicht so stark gedrückt werden, doch es verursachte ihr ungeheure Lust. Als Christine Judys Nippel zwischen fest zusammengepressten Lippen hin und her rollen ließ, hatte Judy das überstarke Verlangen, dass sich etwas in sie hineinbohren sollte, und das so oft und so lange, bis sie den erlösenden Orgasmus erlebte. Doch Christine war nur mit Judys Brüsten beschäftigt und schaffte es zu Judys Erstaunen, die Gefühle und das Sehnen zwischen Judys Lenden immer mehr zu steigern. Schließlich hielt Judy es nicht mehr aus. Sie drückte Christines Kopf nach unten. Diese begriff sofort und ließ ihre Zunge über das Geschlecht der Freundin sausen. Wie es weitergeht, erfahren Sie auf diesem Portal, überall, wo es Hörbücher gibt, bei allen Streamingdiensten oder unter www.blue-panther-books.de.